hört den Museumbug, den lauschigsten aller Museumspodcasts. Und der ist so wunderbar lauschig, weil der wird von drei Museumskäfern gemacht. Und zwar von Jörg und Matthias und Martha. Und ich freue mich total, dass du heute zuhörst. Und bevor wir heute eine Mega-Zeitreise machen, wirklich fast 2000 Jahre, glaube ich, reisen wir leider durch die Zeit. Leider nicht. Die guten Sachen werden ja ausgelassen. Ja, okay. Können wir nachher drüber sprechen. Aber davor müssen wir im Hier und Jetzt natürlich dem Matthias lauschen, auf welchen wunderbaren Tagungen er wieder war und was er sonst noch alles erlebt hat. Ich finde, Moment, Leute, also das wird jetzt ein bisschen tagungslastig. Matthias war, glaube ich, auch auf gar keinen Tagung. Der hat einfach nur irgendwie die beginnende EM auf seinem passiert? Sofa verbracht, sich stimmt, das ist die Plauze gekrault dabei. Ja, erstmal auf das Spiel heute Abend. Prost, ne? Dass niemand ein Herzschmerz verkriegt. Aber bei den Tagungen, das hat sich auch rumgedreht. Früher bin ich immer auf die Tagung gegangen, heute kommen die Tagungen zu mir. Das stimmt. Ja. Nee, nicht wirklich. Es ist einfach, ich will auch nicht mehr. Aber es ist ja trotzdem. Viel zu schönes Wetter für Tagungen. Ja. Aber es ist ja trotzdem interessant, ne, weil wir jetzt gerade, was ist heute für ein Datum? 12. Nee. 15. 15. Juli aufnehmen. Juni. Juni. Juno. Jörg macht die Zeitreise schon in die Zukunft. 2025. Ach nein. Aber ist deswegen ja interessant, weil die Museen wieder öffnen. Ne? Also ich meine, das war ja alles. Das war ja für uns heute. Das war ja für uns heute auch nochmal richtig, richtig gut, ne? Weil in der letzten Folge ja schon wieder zusammen unterwegs waren, Fahrradtour. Berliner Route der Industriekultur. Da hatten wir wieder so ein gemeinsames Museum-Scaffer-Revival. Aber jetzt war das ja dann jetzt nochmal wieder wirklich die Rückkehr zum klassischen Museum-Bug-Setting. Voll retro, ne? Wir drei latschen durch eine Ausstellung. Das hat sich auch einfach durchgesetzt. Das Format drei Nasen, ein Museum. Das ist auch ein schöner Untertitel eigentlich. Ja. Das ist so ein Bud Spencer und Terence Hill-Film. Ah nee, Quatsch. Nee, nicht, warte Sechs mal. Sechs Fäuste für ein Halleluja. aber was ich damit sagen wollte ist, also ich meine, das ist ja, also wir arbeiten ja auch im Museum und viele, die uns hören, sicherlich auch und alle merken das ja, dass es, dass die Häuser wieder öffnen, dass die Besucherzahlen vielleicht noch irgendwie relativ gering sind, aber das ist ja vielleicht auch, wird sich ja auch in der nächsten Zeit irgendwie so steigern. Das ist vielleicht so, weiß ich nicht, wenn ihr den Podcast jetzt in einem Jahr hört oder so, ein bisschen so die historische News, so, dass wir gerade so Museen haben wieder geöffnet. Genau, dann könnt ihr auch diese Folge könnt ihr euch ausdrucken und in euer privates Corona-Archiv legen. Poesiealbum. Ja. Genau. Und diese Folge hat noch was anderes Historisches. Also nicht nur, dass wir im Deutschen Historischen Museum waren. Ah, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, das war jetzt hast du es gesagt. Spoiler Alert. Ah. Wenn man auf die Folge geklickt hat, dann weiß man, dass wir im Deutschen Historischen Museum waren. Ah, ja, stimmt ja. außer ihr klickt immer blind auf irgendwelche Knöpfe, wenn ihr Podcast hört, aber egal. Also es hat nicht nur den historischen Wert, dass wir hier am 15. Juni endlich wieder irgendwie ins Museum dürfen, sondern wir dürfen noch in die Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum. Stimmt, was hat es denn damit eigentlich auf sich, Martha? Die Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum wird nämlich schließen. Da, da, da, da. Oh mein Gott! Alles so, yay! In 2 Wochen oder so, ne? Schließt die. Zwei. Genau, ja, ihr habt also nicht mehr viel Zeit. Also über 2 Wochen, wann veröffentlichen wir die Folge? Vielleicht noch 1 Woche, habt ihr Zeit? Und dann also Ende Juni machen wir. Könnt ihr, genau, dann könnt ihr noch die alte Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum besuchen, so wie wir sie jetzt besucht haben. Und wir haben uns aber genau das gedacht, dass es total wichtig ist, dass man diesen historischen Moment noch einmal festhält. Ja. Und natürlich auch für alle Museum-Nerds, ne, die auch mal so einen Vergleich haben wollen, dann können sie sich unsere Bewertung der alten Ausstellung mal anhören und die dann mit der neuen vergleichen. Das können in wir auch in 2 Jahren machen. Oder so, ne? Hoffentlich gibt es uns dann noch. Ja, ach, bestimmt. In der einen oder anderen dann, Form. Wir machen dann auch dicht und werden dann ersetzt auch durch was Besseres, Jüngeres. Ja. Ja. Aber Wie gesagt, wir werden jetzt gleich einen Blick auf das Deutsche Historische Museum in seinen letzten Atemzügen werfen. Warte, stopp mal, Matthias, wieso ist der Matthias so laut? Der geht zu schnell. Der Matthias haut mir irgendwie so die Ohren gerade alle weg. Leiser. Ich mache ein bisschen leiser. Ich drehe dich mal leiser. Das ist vielleicht auch insgesamt besser für alle. Ah ja, jetzt ein bisschen besser. Ja, so ist oft gut. Matthias ist mal so vorlaut. Ich bin auch einfach sehr begeistert jetzt vom Deutschen Historischen Museum. Ja, das hat man dir angemerkt, wie du da so mit verschränkten Armen durchgelaufen bist. Ja. Und da ist der Hut von Napoleon. Also für mich war der Besuch jetzt im Deutschen Historischen Museum noch nostalgischer als wahrscheinlich für euch beide. Oh ja, du hast eine Story dahinter. Weil ich habe diesen Weg schon allein hier von meinem Zuhause bis dahin 2 Jahre lang jeden Tag gemacht. Ja, wir nehmen heute nämlich bei Marta auf zum ersten Mal. Ja, noch ein historischer Moment. Noch historisch? Boah. Wir müssen mal anstoßen. Ja. Auf diese vielen schon, historischen aber das können wir trotzdem. Ja, aber mal auf historische Momente. Auch Martas Wohnung wird demnächst geschlossen und in 2 Jahren. Hoffentlich nicht. Ich habe da nämlich gearbeitet bei der Museumspädagogen und gefühlt, weiß nicht, 3000 Führungen in 2 Jahren gemacht. So viele, echt? Nein, meinst gefühlt, du? Keine Ahnung. Ja. So ungefähr 2 bis 3 am Tag. Ja, 1 bis 3 am Tag. Okay, krass. Und genau. Und deswegen war das natürlich für mich nochmal extrem, ich weiß nicht. Das ist so wie wenn man in... Nostalgisch? Ja, das ist so wie wenn man, kennt ihr das, wenn man irgendwie in die alte Schule zurückgeht und dann sieht man die alten Lehrer und die haben sich gar nicht verändert, wie die Gemälde hier so, ne, Maria Theresia und so, hat sich auch nicht verändert und die Toiletten sind die gleichen und so. Kurze Exkursion, ich hatte das nämlich vor ein paar Jahren auch mal, da bin ich in meine alte Schule zurückgekehrt und was echt abgefahren war, ich wusste bei jeder Tür, wie viel, also so Pendeltüren oder was auch immer, wie viel Kraft ich da aufwenden musste, um die IMI korrekt öffnen zu müssen und so. Und es war alles noch so total internalisiert. Muskelgedächtnis. Ja, das Muskelgedächtnis. Ja, ich stand auch jetzt beim DRM echt so vor ein paar Objekten, wo ich noch genau die gleichen Fragen, immer die gleichen Fragen im Kopf hörte von den, ich habe ja vor allem Schülergruppen geführt und war sehr spannend, aber wir können ja gleich mal von Anfang an. Vielleicht noch, was ich noch sagen wollte, also natürlich, wir machen das, was wir hier immer machen im Museum Bug, das heißt, wir sagen euch, erklären euch ein bisschen, wie es da aussieht und wie es da war, wie es für uns war, was wir gut finden, was wir nicht gut finden, aber vielleicht diesmal eben auch so ein bisschen mit dem Blick nach vorne so, ne, also die sind jetzt gerade im Umbruchprozess, die machen jetzt die neue Ausstellung, dass wir uns auch ein bisschen überlegen, was fänden wir denn cool, was würde uns reizen, wo sehen wir vielleicht jetzt Schwierigkeiten, was man vielleicht bei der neuen Ausstellung vermeiden sollte und alles wie immer natürlich super subjektiv von uns dreien. Ja klar, wer will denn was Objektives hören? Ja, es geht ja auch gar nicht. Nee. genau, also zuerst mal müsst ihr euch vorstellen, dass... Was ist denn das Deutsche Historische Museum eigentlich für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen? Also genau, geschichtlich will ich euch jetzt nicht langweilen, wie das Deutsche Historische Museum und die Sammlung entstanden sind, aber was total interessant ist, finde ich, dass das im alten Zeughaus, beheimatet ist. Also da ist die Ausstellung, also die Dauerausstellung und das Zeughaus, das ist eigentlich ganz lustig, da hatte der König früher sein Zeug stehen und zwar alles, was irgendwie in Form von Waffen und Trophäen und sowas war und deswegen könnt ihr das auch sehen, dass es direkt gegenüber vom jetzt wieder aufgebauten Schloss ist. Ja. Also da kann man das richtig gut sich vorstellen. Auch kann man sich vielleicht vorstellen, dass im Lustgarten, dass da wirklich auch so trainiert, also nicht trainiert in Anführungsstrichen wurde. Also man muss sich vorstellen, wenn dann irgendwie so ein großes Event war, dann sind da die langen Kerls da. Genau, also wir sprechen jetzt sozusagen über die alten preußischen, Friedrich II und so weiter und Konsorten. Genau. Es ist wirklich Berlin Mitte. Ja. Also ja. Wirklich super zentral. Vielleicht ist es auch genau die Mitte von Berlin. Ja, wenn du da einen Kompass hinhältst, merkst du das sofort. Der geht ja so durch. Ja. Genau, also es ist wirklich zentral. Es ist an der Museumsinsel, aber nicht auf der Museumsinsel. Aber auch wenn ihr jetzt irgendwie mal zu Besuch seid oder so in Berlin, dann ist das wirklich so eines der Häuser, glaube ich, wo einfach ganz viele vor allem Schulklassen, Mathe, du hast vorhin gesagt, du hast ganz viele geführt, eben hingehen, weil es so, also es ist irgendwie das, unter anderem das Geschichtsmuseum des Deutschen, aber es gibt ja auch noch das Haus der Geschichte. Das gibt's auch noch, der Bundesrepublik Deutschland. In vielen Filialen. Und in einer waren wir auch schon, wenn ihr euch erinnert, nämlich in der Museum und der Kulturbrauerei. Oh, genau. Wo es um den Alltag der DDR ging. Mhm. Auch sehr, fand ich, sehr cooler Besuch. Aber Mata, du hast jetzt gerade gesagt, also es ist im Zeughaus drin, da ist die Dauerausstellung, die haben wir jetzt angeschaut. Aber es gibt ja noch mehr, ne? Genau, es gibt noch mehr. Und zwar, wenn ihr jetzt von unter den Linden ausgeht, steht ihr vom Zeughaus. Und dahinter, das sieht man von unter den Linden gar nicht, ist der sogenannte Pie-Bau. Weil der von, den Vornamen vergessen, Pie, gebaut wurde, heißt der Pie-Bau. Und das ist ein auch super schöner, eleganter Glasbau, der an die, wie heißt die nochmal? Die hat auch so einen coolen Namen. Nicht Kupfergasse, aber sowas ähnliches, so Kanonengießergasse. Kanonengießergasse? Ja. Genau, dran gebaut ist. Und da ist in drei Ebenen eben, sind da Sonderausstellungen dran. Ja, also die haben schon extrem viel Platz. Und wollen wir eigentlich damit eben sagen. Ja, voll. Ja. Also sie haben das Zeughaus, es ist schön, es ist wirklich ein wunderschönes Gebäude. Also schon fürs Gebäude. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich hier jeden Morgen bin, weil es einfach so ein geiles, schönes Gebäude ist. Und die haben so einen wahnsinnig tollen Innenhof und der Pai, vielleicht komme ich noch auf seinen Namen, hat auf den, also ihr müsst euch vorstellen, es ist wie so ein Quadrat, ne? Vier Flügel hat dieses Gebäude und das hat halt um einen Innenhof rum. Und der Innenhof war natürlich immer offen früher und der Architekt hat aber diesen Innenhof mit Glas überdacht. Und das ist total schön, weil da kann man da drinnen echt tolle Veranstaltungen auch erleben, wenn mal die Pandemie vorbei ist. Fun Fact, wir haben da auch schon drüber gesprochen, als wir unterwegs waren, dieser Innenhof, der berühmte, korrigier mich, Schlüterhof, nach dem Architekten benannt, der das gebaut hat. So, jetzt ist aber so, schräg gegenüber, das Humboldt-Forum ist hochgezogen, auch mit einem riesigen, schönen Innenhof, ursprünglich vom gleichen Architekt, weshalb dieser neue Innenhof im Humboldt-Forum jetzt plötzlich Schlüterhof heißt. Ich finde es und das DHM das nicht mehr machen kann mit ihrem Hof. Jetzt heißt das Ding im DHM plötzlich Zeughaushof. Ach, echt? Ich sagen, ja. Schlüterhof 1, Schlüterhof 2 oder so? Die haben den einfach den Namen für den Hof geklaut. Wie fies ist das denn? Das ist ja krass. Als ob das Humboldt-Forum nicht schon genug Sachen hätte, die da nicht hin sollten. Ja. Genau. Hier, die Rückgabe des Namens. DHM fordert. Ja, hatte ich euch ja gesagt, meine damalige Religionslehrerin hieß Frau Schlüter. Seitdem habe ich da nicht so ganz gute Assoziationen zu dem Namen. Aber ich komme trotzdem drüber hinweg. Nee, hat er schön gebaut, der Schlüter. Und das hat er schon schön gebaut. Ja, hat er mal schön gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt diesen tollen Barockbau und der geht über zwei Etagen, eben diese Dauerausstellung. Und wir waren jetzt am Nachmittag drin und also am Nachmittag reingegangen. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir waren da sehr lange drin. Ja. Und also ich war irgendwie auch nach dem ersten Drittel eigentlich schon mit Informationen dicht. Ja, also man fängt praktisch wirklich von vom tiefsten Mittelalter an eben bis zur Gründung der Bundesrepublik. Genau, was sie da gemacht haben, ist einfach eine chronologische Ausstellung zu bauen. In zwei Ebenen, also in einem oberen Geschoss eben, sagen wir mal, bis zum Weimarer Republik und dann im unteren Geschoss dann Weimarer Republik bis Gründung der Bundesrepublik. Aber ich finde den Anfang, vielleicht fangen wir auch wirklich einfach vorne an. Fangen wir doch mal bei A an. Genau. Ja. A wie Adam. Nein. Aber wir können natürlich auch überlegen mit dem Deutschen Historischen Museum und dem Zeughaus und sowas, was es damit auf sich hat, weil das ist nämlich auch interessant, finde ich, weil dieses Gebäude hat wirklich auch eine Riesengeschichte. Was zum Beispiel, was ich total krass fand, ist, dass dieses Zeughaus wurde immer benutzt, um zu zeigen die Macht und die Stärke des Landes. Deswegen wurden ja die Trophäen gesammelt und die auch ausgestellt. Und Adolf Hitler zum Beispiel hat das Zeughaus, da wurde Berlin schon bombardiert, als allerletztes schließen lassen, weil er immer noch wollte, dass die Leute das sehen, wie eben diese Trophäen, die er von seinen Feldzügen auch mitgebracht hat, da präsentiert. Und das, also das muss man sich, finde ich, schon klar sein, wenn man in diesem Gebäude ist, weil das hat einfach mega viel Geschichte. Ja. Wird einem aber nicht so klar, ne? Also, eigentlich nicht. Es ist dieser schöne Innenhof, du hast ihn ja vorhin angesprochen, der ist, bis auf, glaube ich, so 1-2 Kanönchen, die irgendwo am Rand stehen, komplett leer. Ist nur so Zierkanne. Genau. Ist aber irgendwie Veranstaltungsfläche im Endeffekt. Und der Rest ist halt Museum. Also diese Geschichte des Ortes wird mir jetzt nicht so ganz klar. Es ist halt in den Objekten, die wir dann darin sehen, ein bisschen, wird es vielleicht ein bisschen klar. Also gibt es nicht. Da greife ich jetzt vielleicht vor, aber wie du sagst, jetzt schon wieder irgendwelche Kanonen und schon wieder irgendwelche Waffen und schon wieder irgendwelche Rüstungen und schon wieder irgendwas. Das ist natürlich, weil das alles diese Sammlung von den von den Herrschern war, also König und dann Kaiser und dann Diktator, die eben extra zeigen wollten, dass sie, den habe ich besiegt, zeig ich mal ich mein, damit, dass ich es gut, vielleicht nimmt es tatsächlich ein bisschen was voraus, aber ich weiß nicht, wenn man sich halt so einen Namen gibt, ne, deutsches historisches Museum, dann hat man damit, verbindet man da ja auch so eine gewisse Programmatik mit, ne? Also im Sinne von, man möchte da die deutsche Geschichte zeigen, und wenn ich dann da jetzt, ich übertreibe, die ganze Zeit halt einfach nur irgendwie ein Schießgewehr nach dem anderen irgendwie sehe und die ganzen Militaria, da überlege ich mir, wie ist das jetzt die deutsche Geschichte? Aber oder was? Das ist leider wirklich, glaube ich, ein allgemeines Problem. Ja. Weil, also fangen wir mal am Anfang an, ne? Let's do it. Was hast du gesagt am Anfang, als wir diese Riesenkarte gesehen haben? Da ist so eine riesen Projektion. So eine topografische Karte mit Projektion irgendwie drauf. Europas, Und das Europa, man sieht Europa und man sieht, da wird projiziert, je nachdem, in welchem Land, in welchem Jahreszahl wir sind, so, welche Ländergrenzen es da gibt. Genau. Allerdings ja die Ländergrenzen von, ja, nicht nur von Deutschland oder das, was man heutzutage unter Deutschland damit verbindet, sondern, also eigentlich war das ja so eine Projektion, die dann irgendwie sich von dem Jahr 100, was war das, 25? 150. Oder 150, ja. So in so gewissen Etappen wurden dann Grenzen eingeblendet. Und das waren zunächst mal die Grenzen des Römischen Reiches. Und dann ging das irgendwie weiter und sponn sich dann bis zum Mittelalter, glaube ich, ne, wo ja, es dann irgendwie auch die kleinen, diesen Flickenteppich mit diesen ganzen vielen Fürstentümern. Genau. So, ja. Aber das ist alles krass, weil ja, dass du gesagt hast. Es geht erstmal nur um Grenzen. Ja, es geht um Grenzen. Ja. Und das ist eben das. Waffen brauchst du nur, wenn es Grenzen gibt. Hm. Weil du brauchst ja keine Waffen, wenn es keine Grenzen gibt. Ich finde ja. Ja, das ist so eine These von dir, weiß ich nicht. Ja, aber du musst doch, wenn du irgendwas verteidigen willst, wenn du dich schon deutsches historisches, ist es nicht das historische Museum, ist es das deutsche historische Museum. Ja, genau. Das dann musst du, dann musst du dich sozusagen abgrenzen. Ja. Und sagen, das bin ich. Und Wenn du dahin willst, dann kommst du, kannst du gleich in meinen Hinterlader gucken. Ja. Da gibt es Leute, die zahlen Geld für sowas. Ja. Ich finde, erstmal, du hast gerade schon gesagt, deutsches historisches Museum. Die Frage ist ja, mit was steigt man da ein? Wie grenzt man die Sammlung dieses Museums von einer anderen ab? Und anscheinend machen die das hier über die Frage, was ist Deutschland? Und was ich lustig finde, nicht auf so einer philosophischen Ebene, so wie fassen wir uns zusammen, was ist das als überhaupt? Kultur. Genau, als Kultur. Ja. Es wird so ein bisschen gemacht, es gibt eben dieses Helianslied, so ein Fragment vorne, da geht es um Sprache und so, aber das Größte und Erste. Ey, das kommt nicht raus, dass es um Sprache geht. Ich sag, das könnte man, ne? Ja, hat so. Jörg das kapiert, dass es um Sprache geht? Ich gut, hab versucht. Das ist auch der Jörg, du hast mir gar keine Chance gelassen, da mal drüber nachzudenken, weil du es schon direkt gesagt hast, hier geht es um Sprache. Ja, aber wie dem auch sei, aber ich meine, das Erste Große, was man sieht, ist, abgesehen von Text, ist diese Karte. Ja. Und damit ist die Prämisse gesetzt, wir gucken, wir ziehen eine Grenze und das ist irgendwie Deutschland und da geht es dann auch los. Und so ist es ja auch das Erste, was wir so historisch sehen, ist eigentlich so die Zeit Karls des Großen. Das heißt, auch da ist ja quasi das Reich Karls ist die Grenze Deutschlands. Ich meine, lustigerweise, was diese ganzen irgendwie Neonazis und sonst was auch machen, sich ja irgendwie auf die Germanen schon zu besinnen und sowas, das kommt gar nicht vor. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde das viel interessanter als den ganzen Nazi-Kram später. Das kommt schon vor. Wann? Du, in der ersten Projektion und auch in der zweiten wurden dann auch irgendwie in den verschiedenen Regionen wurden diese Germanen. Er meint ja. In der Ausstellung, in der Sammlung. Guck mal, hier ist der Römer. Was gibt's denn da gleichzeitig? Und wenn das nur 2-3 Schälchen und 5 Pfeilspitzen sind oder sowas, die aus der Zeit irgendwie, ich habe das Gefühl, man hat irgendwie so einen Punkt gesucht und fängt da an, aber ob das, was sagt mir das über Deutschland? Aber du meintest doch jetzt auch gerade eben noch was ganz anderes. Du meintest doch gerade, es kommt nicht vor, dass es sozusagen mit der heutigen Zeit, von der heutigen Zeit ausgeht. Also worauf berufen sich die, in Anführungsstrichen, Reichsbürger oder so, also auf diese Konzepte von damals. Also genau, das meinte ich auch gerade. Mit historischen Grenzen und so. Genau, ich finde dieser Grenz, also die Eingrenzung Deutschlands, des Themas Deutschland anhand der Grenzen, finde ich, ist zu kurz gegriffen. Und wenn man es aber dann nicht an so Grenzen macht, müsste man eigentlich, finde ich, noch viel früher ansetzen. Ah, das meinst so, du. Also ich finde, dass diese Grenzkarte total, fand ich immer total wichtig, mit dem, wie ich das immer den Schülerinnen und Schülern beschreiben kann. Ja. Ich finde, es darf halt nicht da stehen bleiben. Und das tut es leider so ein bisschen, finde ich. Weil es sehr, sehr viel durchgängig um genau diese gleichen Dinge geht. Es geht um Konflikte an den Grenzen. Es geht um darum, wie kann ich diese Konflikte lösen oder wie wurden sie gelöst? Mm. Und wie werden diese wie sind die Staatsformen aufgebaut? Mm. Ich finde, das ist so durchgängig, so wenn man so sagen will, so worum geht's? Ja. Dann finde ich, geht's darum. Genau. Und das merkt man ja auch, wenn man weitergeht, ne, und sieht, was irgendwie ausgestellt ist, wie es ausgestellt ist, welche Schwerpunkte gewählt werden und so weiter. Dass es irgendwie eine etwas vielleicht veralteteren Erzählung von deutscher Geschichte folgt. So, aber das können wir ja gleich nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, ob es veraltet ist, weil ich habe das so schon, also im Geschichtsunterricht kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, aber so lernst du schon auch alles immer. Also, was aber du auch meintest. Und ich das ja auch veraltet. Ja, ja, eben. Deswegen, das finde ich eben interessant. Also, das sagt ja schon allein der Name. Wo, genau. Aber wo. Das ist ja nicht Zukunftsunterricht. Ja, genau. Ja, wo setzt du da an? Ja. Nein, okay. Nee, ich finde, also, um vielleicht mal noch mal kurz was zu der Karte zu sagen, dann können wir mal ein bisschen weiter. Ich habe das schon irgendwie verstanden, was damit versucht wird. Also, einfach so diese, wie sagt man, Ambivalenz der veränderlichen Grenzen, der veränderlichen Territorien und so. Das und dass zeigt man, sie gut. Das ist halt, dass Deutschland oder die deutschen Länder oder wie man es dann auch immer bezeichnen will, eben halt nie etwas gewesen sind, was halt von vornherein irgendwie so monolithisch da war, sondern dass da irgendwie eine Veränderung gibt. Nur, das ist dann halt, ja, wie du es auch gerade schon meintest, Matthias, wenn du jetzt nur sozusagen die Karte hast und nur mit Projektion arbeiten kannst und sozusagen nur dieses Werkzeug von wir zeigen hier Grenzen auf hast, das ist ein bisschen zu wenig, weil es halt irgendwie ganz viel außen vor lässt, also gerade dieses Kulturelle oder auch die kulturelle Durchdringung und so. Also Grenzen sind ja jetzt mal jenseits von physischen Grenzen, ne, kulturelle Grenzen oder so, da hat man immer so die Vorstellung, das ist irgendwie so eine scharfe Grenze, ne? Da überschreitet man halt eine Grenzlinie, aber das ist es ja in vielerlei Hinsicht auch gar nicht. Ich finde übrigens, Martha, du hast ja auch gerade schon gesagt, dieses Medium der Karte, ich finde auch die Aufmachung, so ein wirklich große, schräg aufgestellte Karte, topografisch eben mit Projektion und so weiter, ich finde das irgendwie ganz cool, also mir hat das auch optisch ganz gut gefallen, findet sich aber halt später gar nicht mehr. Also ja, es taucht einmal auf und denkst dir so, wenn das jetzt so weitergeht, ja, ist ganz geil. Das ist aber witzig, Matthias. hat mich irgendwie so, dann, da war es aber schon so Biedermeier, da hat er mich gefragt, ja, aber wir wissen ja jetzt gar nicht, was ist denn jetzt mit Deutschland und wie sieht das denn jetzt aus? Und er hat diese ganzen Säulen, das sind nämlich so Säulen, die so die erste Textebene sind. Also es ist wirklich so die allererste Ebene, wo man so einsteigt. Hat er überhaupt nicht gesehen. Und ich habe mich so gefreut, weil ich immer gedacht habe, ich habe auch diese Säulen, die fand ich immer so langweilig. Da steht nichts, ja. Also ist nichts Ansprechendes drauf, ja. Und die wurden immer so abgefeiert. Also ich hoffe echt, sie nehmen sich jetzt vor in der neuen Ausstellung. Sag nochmal kurz, also was haben die, also die Säulen haben ja so eine gliedernde Funktion, genau, der Ausstellung. Genau, die sollen eigentlich so jede Etappe, also jede, das ist ja auch mal so eine Raumfarbe, ne, eine neue Raumfarbe. Ich finde, das kriegt man schon mit dann, mit dieser Raumfarbe. Aber ich glaube, die Säulen gliedern das noch ein bisschen kleiner. An den Säulen stehen dann halt Karte. Ganz kleine Objekte sind manchmal mit eingebracht. Da steht dann ganz oben zum Beispiel, was weiß ich, 1792 bis 1850. Und die erste Textebene. Also wenn man so, ne, Museumstexte sind ja ganz oft so aufgebaut, man hat so einen Thementext, so eine erste Ebene und dann gliedern sich darunter zweite Ebenen und dann bis zum Objektschild. Und das ist eigentlich so die erste Ebene und die ist anscheinend auch für einen so geschichtsinteressierten Menschen wie Matthias sowas von uninteressant dargestellt, dass er sie überhaupt nicht beachtet hat. Das fand ich total. Ja, gut, ich meine, wir sprechen ja auch von Matthias, ne? Also das muss man auch nochmal mit reinberechnen. Also, ja, das stimmt schon leider. Also tatsächlich, ich finde, es hat mal einer gesagt, es gibt keinen unpraktischen Ort, um Texte zu lesen, als ein Museum. Und das ist halt auch so. Ja, da ist so, da stehen so viel mehr interessantere Sachen in diesem riesigen Raum rum, die ich mir alle lieber anschauen würde, als irgendeinen Text. Wer hat das gesagt? Können wir mal Prost auf den, der es gesagt hat? Ich das. Aber ich habe, tschüss. Prost auf. Also auf den, der es gesagt hat, dass keine Texte sind. Mhm. Das Museum ist der unpraktischste Ort, Texte zu lesen. Ja, es ist so. Man muss ja nochmal drüber nachdenken, wenn man selbst Texte liest, normalerweise setzt man sich gemütlich irgendwo hin, legt die Füße hoch, hat sein Buch, hat vielleicht was zum Trinken und sonst was. Ich habe keinen Bock, das im Stehen zu machen, vor allem mit dem Ding, dass ich möchte ja möglichst viel sehen. Mhm. Und bei diesen Säulen, ich habe die nicht wahrgenommen, weil dein Blick wird da auf tausende von Objekten gerichtet. Hattest du vielleicht wieder einfach einen steifen Hals? Ich habe ganz andere Sachen. Aha. Also, dazu kommen wir dann später. Sollen wir mal zu so ein paar Objekten kommen? Ja. Es gibt viel Schönes zu sehen. Das mal vorweg. Ja, also, es gibt unglaublich coole, super viele, sehr beeindruckende, also auch so in der Hülle, in Fülle. Ja. Also ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil irgendeine Kollegin meinte, oder immer die Kollegin meinte, ja, die HM wird ja jetzt ausgemistet, ne, weil die Dauerausstellung, die wird ausgemistet. Und raus auf den Sperrmüll. Und dachte ich so, oh nein, das ist so toll und das ist so toll. Und irgendwie wachsen einem die Sachen ja auch so ans Herz, wenn man die so viel sieht. Aber wenn ihr jetzt da so durchgeht, ihr habt es jetzt nicht so viel gesehen, was denkt ihr denn, so sagen wir mal, die ersten paar hundert Jahre deutsche Geschichte, was wollt ihr unbedingt da drin behalten? Was wir unbedingt da drin behalten will. Ja. Alter Schwede, du kannst Fragen stellen. Ich finde das ganz spannend, weil es gibt Sachen, die fallen einem natürlich sofort ins Auge, allein auch wegen der Größe der Präsentation. Also wenn du hochkommst, du rennst ja zum Beispiel direkt gegen so einen Ritter auf Pferd, Ritter in einer Pferderitterrüstung. Ja. So. Das sieht super cool aus. Dann gehst du aber irgendwie 20 Meter weiter und da hast du halt noch 50 Rüstungen. Ja, das gefühlt. Ist blöd. Diese Redundanz, oder wie nennt man das? Ja. Ja, also das ist ein bisschen. Also ich könnte jetzt aus dem Bauch heraus sagen, ich würde einfach irgendwie die Anzahl an Militaria würde ich radikal irgendwie runterfahren. Ich genauso. Also vor allem, ich verstehe immer nicht, warum die dann von jeder Waffe nochmal 10 Stück daneben haben. Ja, wahrscheinlich, weil sie da alles einfach irgendwie zur Verfügung gestellt. Also, oder ich sehe den Unterschied nicht. Also, es kann ja auch sein. Es sind wahrscheinlich mega viele Freaks, die nur ins DHM rennen, um diese ganzen Hinterlader, Vorderlader, schieß mich tot, Lader. Ich finde, das kann man schon auch machen. Also, zum Beispiel, wenn man das als erzählerisches Mittel nutzt. Das heißt, irgendwie, was weiß ich, wenn du irgendwie hast, irgendwie Zweiter Weltkrieg und hast irgendwie eine Waffe, die wurde halt in der Zeit ohne Ende produziert, also um diese Menge an Kriegsgerät zu zeigen. Ja, gut, und dann machst du eine Wand und hängst da irgendwie 100 Gewehre auf. Genau, So, dann ergibt das Sinn. Dann können die von mir auch alle gleich sein. Das ist vollkommen wurscht. Mhm. Aber ich brauche halt zum Beispiel jetzt nicht sozusagen die Entwicklung der Faustfeuerwaffe oder wie man das nennt, Handfeuerwaffe von, keine Ahnung, vom Mittelalter bis... Ja, du brauchst das nicht. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass viele historisch Interessierte das sich total gerne reinfallen. Ja, dann können die gerne ins Bundeswehrmuseum nach Dresden gehen. Oder vielleicht haben die auch die hier mein Lieblingsmuseum. Das Panzermuseum. Ja. Da schicken wir die einfach alle hin. Gab es einen Panzer eigentlich? Nee, es gibt leider keinen Panzer. Es gibt ein Flakgeschütz. Ja. Ich möchte aber, kann ich diesen Moment nutzen hier, aber wir müssen gleich wieder zurückkehren. Um kurz Lob auszusprechen ans Panzer? Nein, das kann, das kann doch nicht sein. Doch. Oh nee. Was haben sie denn jetzt gemacht? Das Panzermuseum hat ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Das muss man wirklich zugeben. Mit weiß ich 4.000 Follower. Aber weißt du, wie viele Idioten YouTube gucken? Ja, so. Ja, genau. Geschenkt. Aber hattest du nicht auch so einen YouTube-Kanal? Hab ich auch immer noch. Das ist aber nicht so erfolgreich. Also, auf jeden Fall, das Panzermuseum benutzt jetzt gendergerechte Sprache. Mhm. So. Ja. Und Panzer und Panzerinnen. So. Und Panzer. Oh, nein, aber im besten Sinne. Und das Panzermuseum, die haben ja, du hast es gerade schon gesagt, das sind halt so viele komische Leute, die sich wahrscheinlich auch auf deren YouTube-Channel rumtreiben, dass die extrem viel Shit abbekommen haben dafür, dass sie das so machen. Ja. Aber die machen das aus voller Überzeugung und die benutzen ja diesen YouTube-Channel, um sich wirklich da auch zu äußern. Und machen das auch. Und da gibt es so ein 15-Minuten-Video, wo dieser, ich nehme an, das ist der Chef vom Panzermuseum, erklärt, warum sie gendergerechte Sprache machen und diese ganzen Vorurteile, die dann kommen oder negative Sachen, alle einfach sagt, warum das Bullshit ist und warum sie das mit Überzeugung so machen und auch so weitermachen werden. Und hat ein T-Shirt an, da steht Panzer innen drauf und hat dann gesagt, also, wir finden das super, das könnt ihr in unserem Shop jetzt kaufen. Entweder ihr kauft das, weil ihr es auch so seht und gut findet, ihr könnt es ironisch tragen, wenn ihr es scheiße findet. Und ansonsten könnt ihr es auch trotzdem kaufen, selbst wenn ihr voll die Penner seid. Und die erklären das wirklich gut und ich fand das also wirklich Respekt. Ich glaube, mit dem Publikum, was die haben, so das trotzdem zu machen. Kein leichtes Brot. Würde das das DHM machen? Ich glaube nicht. Da bin ich wirklich auch gespannt, wie das also auf Text. Lass uns mal kurz zurückkehren. Also Hut ab fürs Panzermuseum. Finden wir gut, dass ihr euch da so durchsetzt. Also unterstelle, ich rede jetzt von mir, aber sicherlich auch von euch. Ja, ich bin ja bei dem Thema ein bisschen. Also okay, ich nehme das für Martha, nehme ich das jetzt so halb wieder zurück. Zurück zum DHM. Genau, aber Martha hat ja gerade die Frage gestellt, was wir denn an Objekten jetzt zum Beispiel für die neue Dauerausstellung behalten wollen. Sagen wir nur im Obergeschoss. Ja, nee, ich konnte erstmal nur so eine Kategorie sagen. Was mir immer sehr gut gefällt, sind halt Textilien. Ja. Und Hosen, Strümpfe, Kleider. Ja, und weißt du warum? und ich fand die auch, die klassische Präsentationsweise, die meisten Kleider und Uniformen und so ja auch irgendwie hatten, fand ich eigentlich richtig gut. Wir hatten ja nochmal kurz irgendwie so gesprochen, wie kann man so Textilien irgendwie gut präsentieren? Da gibt's dann irgendwie Puppen oder so. Aber ich glaube, wir waren uns alle so ein bisschen einig, dass irgendwie Puppen so ein bisschen immer einfach zu viel des Guten sind. Und ja, zumindest bei mir ist sozusagen immer, wenn ich so Kleider sehe und oder sei es auch irgendwie nur, ach keine Ahnung, zum Beispiel dieser Napoleon-Hut oder so, ne? Ja. Der ist dann der ausgestellte Napoleon-Hut und dann hat er noch sein Degen oder sowas. Das sind halt nur so zwei Accessoires quasi. Aber irgendwie meine Fantasie ist dann irgendwie schon so weit, dass ich mir irgendwie jetzt da nicht irgendwie Napoleon so direkt irgendwie vorstelle, aber. Ich stelle mir dann halt so schon so eine Gestalt vor und so, und die sind ja auch so gebunden, auch zum Beispiel die Kleider, die wir uns angeschaut haben, diese langen wallenden Leinenkleider von der Französischen Revolution, ja. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und das ist halt was mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, mir so Textilien irgendwie anzuschauen, weil, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, weil das jetzt vielleicht, je nachdem, was es für ein Textil ist, aber ich irgendwie mehr sozusagen, ich sag's jetzt mal doof, mit den Menschen oder mit den Leuten der Vergangenheit irgendwie in Kontakt kommen. Ja, voll. So, ne? Die hätten das auf ihre Haut getragen. Ja. Wirklich. Genau. Da war der Schweiß von den Leuten drin. Genau. Und das hat man natürlich jetzt irgendwie im DHM, ist da natürlich auch, sind natürlich auch viele Klamotten, viele Textilien, die eben halt aus, sagen wir mal, Milieus kommen, ne, aus den oberen Schichten und so weiter kommen. Aber es ist fucking nochmal was komplett anderes, als ständig diese ganze, irgendwie hier noch ein Schinken, wo Blücher da irgendwie auf dem Schlachtfeld irgendwie steht und da noch irgendwie ein anderer Mann, der irgendwie ein berühmter Krieger gewesen ist und so, das war mir einfach alles zu viel. Es ist halt mir so zu viel, viel Ähnliches. Ja. Ja. Aber nochmal zu dem Thema. Übrigens war es am Kunstgewerbemuseum auch so. So, ja, aber das bringt mich genau zum Punkt Kunstgewerbemuseum. Da haben wir uns ja auch, mit das Erste, was wir uns da angeschaut hatten, waren ja auch Textilien. Ja, die waren voll cool. So, die haben, da habt ihr nie was gegen gesagt. Exakt, die waren mega. Und also ich meine, die Darstellungsweise der Textilien jetzt im DHM, die stehen ja auf so ganz hauchdünnen, schwarz-metallenen so Ständern, sind sie aufgebracht. Ja, ne? So eine ganz klassische Präsentationsweise. Sehr, sehr schön. Ja. Aber Talk About Inszenierung in dem Fall, da kann man sich echt überraschenderweise im Kunstgewerbemuseum noch was abschauen. Allein was Beleuchtung macht. Und ich weiß, Textilien immer schwierig mit Beleuchtung und der, aber irgendwie einfach auch so ein Objekt mal in den Raum zu stellen, mal ein bisschen dunkler zu machen, dann auf bestimmte Punkte Licht. Das ist mir insgesamt bei der Ausstellung aufgefallen. Man läuft ja um so zwei Karrees drumrum quasi. Und das sind alles, ist eigentlich ein großer Raum, in den man künstlich so Art Alkoven irgendwie reingebaut hat, in dem man sich dann jeweils die einzelnen Zeitetappen anschauen kann. Die sehen Alkoven, halt, das sind doch da, wo die Borg sich immer regenerieren. Genau, die stehen da auch rum. Ja. Locutus. und die sehen halt bis auf, also da sind so Architekturelemente angedeutet, aber an sich sehen die alle sehr, sehr ähnlich aus. Bis auf die, ja, wahrscheinlich ist das der Fachbegriff. Du weißt das. Und halt ein bisschen Farbe hier und da. Aber halt einfach mal da auch mal zu brechen und einfach mal, dass das mal ganz was anderes aussieht. Vom Licht ist alles gleich, ist oder? Alles eine Soße. Alles eine braune Soße. Oh, nee. Das ist der andere Stockwerk. Nein, genau, das stimmt. Kommt dann erst im Endgeschoss. Ja, da kommen wir vielleicht noch zu. Nee, aber ich glaube einfach, dass, wie du auch schon sagst, es so ein bisschen verschenkt ist manchmal, weil die Sachen, die sie haben, sind oft echt der Hammer. Jung. Also Da sind natürlich sehr viele Dinge aus dem, sag ich mal, Adel oder eben aus dem, nicht aus der Alltags- oder vom Bürgertum, aber nicht aus dem Alltag der einfachen Leute. Das hat natürlich was damit zu tun, dass es einfach nicht so viele Dinge gibt, von denen es nicht so viel erhalten geblieben. Also so ein merkt doch einfach die Herkunft der Sammlung. Da hat sich halt einfach früher keiner drum geschert. Dementsprechend ist das Zeug halt auch nicht da. Genau. Das fände ich schon, also wenn es eine neue Ausstellung gibt, fände ich das schön, wenn mehr so am erstmal der Ansatz ist, ich gehe vom Alltag aus, was ja die Textilien im Groben auch sind. Es sind zwar jetzt wirklich öfter, also eigentlich sind es fast nur Textilien, die jetzt nicht so dahin so eine Kunst auf der Straße getragen haben, sondern wirklich nur die Reicheren, aber das ist schon mal gut, aber auch, dass man da hinkommt und merkt, es hat was irgendwie mit mir zu tun und das hat es ja auch. Das ist ja gerade das. Also schon allein, wenn du in einer mittelalterlichen Stadt bist, also ich bin in Köln groß geworden, da ist an jeder Ecke, wenn du in der Altstadt bist, riecht's da nach Mittelalter, weil auch die Stadt ist so aufgebaut halt und die Stadt ist so gewachsen mit ihrem Rathaus und mit dem Rat der Stadt, der sich gegen den Erzbischof aufgelehnt hat und so weiter. Ja, das ist einfach total gewachsen, wie man, ja, wo man selber aufgewachsen ist. Ja. Und das finde ich, das brauche ich noch mehr. Weil ich komme so ein bisschen in die Ausstellung rein und ich habe damit nichts zu tun. Das sind alles so abstrakte Sachen. Die Ritter, das kenne ich aus irgendwelchen Märchen. Ja. Das ist wie, wie man in der Schule so ein Geschichtsbuch aufschlägt. Ja, die Biedermeier-Sachen kenne ich von Jane Austen-Filmen. Das kenne ich alles irgendwie aus Geschichten. Ja. Aber aus meiner jetzigen Zeit, ja. Da, weißt du, diese. Das ist tot. Das ist alles tot. Ja. Nein, ich meine das wirklich, das, was Jörg auch gerade meinte mit dem Geschichtsbuch, das ist genau das. Ich blätter eine Seite nach der nächsten um, aber ich bin auch jeweils nur auf dieser Seite, da ist auch kein Querverweis drin. Hm. Also ich habe kein also dadurch, dass das so chronologisch aufgeordnet ist, habe ich nichts, was ich mal nebeneinander habe, wo ich mal vergleiche. Also nehmen wir nochmal diese Handfeuerwaffen von mir aus, ja? Ja. Dann mach mal einen Raum und da sind die dann über 600 Jahre nebeneinander. Gut, so lange haben sie noch nicht, aber ist egal. Irgendwie so nebeneinander, dass ich mal einen Vergleich ziehen kann. Du merkst, dir fällt keine Veränderung auf bei den Dingen, weil du sie nur jeweils in ihrer eigenen Epoche betrachtest. Das ist natürlich, wenn du mit einer Schulklasse kommst, super praktisch. Also jetzt mal abgesehen davon, wenn du wirklich einen kompletten Überblick machen willst, aber wenn du mit einem Themenschwerpunkt hinkommst, dann kannst du wirklich gezielt da was ansteuern und kannst den auch in so einem dieser Alkoven komplett abfrühstücken. Ja. Dann hast du einmal alles gesehen. Schön und gut, ob dir das hilft, historisches Wissen, was ja vor allem auch über den Vergleich und die Entwicklung stattfindet. Witzigerweise dieser Raum über die Kirche, ne, was ja so im Spätmittelalter ist, sage ich jetzt mal, da hat sich jetzt zu heutzutage nichts verändert. Die sieht immer noch genauso aus mit Altar und Kerzenständer und so. Mir ist es auch aufgefallen, ich meine, so diese ganze große Fülle an Objekten und diese, also ich meine auch wirklich diese, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das alles insgesamt hat, oben und unten, erst zweite Etage, da wird dann halt auch irgendwie, also mir ist es aufgefallen bei dem Thema Auswanderung, das ist dann halt auch so ein Thema, das muss dann da unbedingt noch rein. Mhm. So, und dann hat man irgendwie so 2, 3, 4 Aussage oder mehr oder weniger aussagekräftige Objekte. Da waren es halt vor allen Dingen irgendwie Gemälde. Sehr viel geht irgendwie im Daheim über Gemälde, finde ich. Was ich nicht schlecht finde. Gut. Aber da frage ich mich halt auch so, ne, also das ist auch wieder so ein bisschen so dieses Geschichtsbuchmäßige. Wenn man sozusagen nicht den Raum hat, ein Thema mal ein bisschen breit, also in Anführungszeichen, ein bisschen breiter irgendwie auch zu besprechen, dann lässt man es vielleicht einfach schlicht und ergreifend mal weg. Weil, also. Nein, du kannst nicht Auswanderung weglassen, gerade nicht in der Zeit hier Industrialisierung. Klar, ja, würde ich auch sagen, aber dann muss man halt irgendwie schauen, dass man es irgendwie anders. Dass man die Ausstellung da irgendwie anders baut. Du hast da halt auch einen anderen Anspruch, weil du das Thema so gut kennst, oder? Ja, das mag sein, aber. Aber auch da könnte man mit der Jetztzeit. Ich wollte nochmal sagen, oder eher so eine Lanze brechen für, wenn man sagt, man ist das Deutsche Historische Museum, man möchte was über deutsche Geschichte vermitteln oder ich weiß nicht. Vielmehr vielleicht sich auch einfach mal von dem Namen deutsche Geschichte irgendwie verabschieden. Das meine ich ja schon ganz von Anfang an. Ja, genau. Ja. Dann ist es ja auch eine Frage der Erzählung oder der Narration. Mhm. Ja, und ich meine, das ist Geschichte schon immer gewesen oder Geschichtswissenschaft. Oder ja, also eine Geschichtserzählung zu machen. Und die lebt halt davon, dass man Dinge fokussiert und andere vielleicht nicht so fokussiert oder sie vielleicht auch außen vor lässt. Es ist ja. Entschuldigung, um das noch zu beenden, das würde ich halt irgendwie der neuen Ausstellung sehr wünschen, dass sie irgendwie überlegen, okay, was sind so die Themen, die wir wirklich beackern wollen, die wir wirklich zeigen wollen auf eine tolle Art und Weise. Und dann ist das halt zu Ungunsten halt vielleicht von anderen Themen. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass das DHM nicht wirklich mehrere 4, 5, keine Ahnung, große Sonderausstellungen pro Jahr macht auf ihrer Ausstellungsfläche und dann macht man halt mal eine Sonderausstellung, nicht Karl Marx, Humboldt, sonst wie heißt, sondern dann geht's halt mal um Aus- und Einwanderung. Ja. So. Ja. Dann macht man das halt so. Ja, weil ich verstehe schon, eine Dauerausstellung hat irgendwie den Anspruch, es soll irgendwie also komplett sein und da ist natürlich die Chronologie irgendwie naheliegend und jetzt alles über so Vergleichsthemen, also stellen wir uns jetzt mal vor, das ist wirklich dann die neue Ausstellung, nur über Themen, die dann jeweils immer miteinander verglichen werden. Das ist auch das geht schwierig. Ja. Also das ist einfach so, du hast ein Geschichtsmuseum, du gehst über die Chronologie. Und das, was ich aber da ganz stark vermisse, ist dieser Ansatz, warum ist das jetzt wichtig für mich? Ja. Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Mhm. Was bringt mir das in meiner Menschwerdung weiter? Ja, total. Und das kann man dann vielleicht mit einer Führung oder mit einer Diskussion oder was auch immer dann vielleicht auch noch herausfinden. Aber das ist schade, weil das könnte ein Museum auch geben, also auch liefern. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle man das vielleicht spürt, wo sie sich da mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Gar nicht. Es ist alles tot, sie haben sich keine Gedanken gemacht. Naja, aber ich meine, man sieht das, man merkt das, also die Ausstellung ist jetzt, lass mich lügen, von 2006, glaube ich, stand irgendwo oder so. Ja, ja, so. Und ich finde, man muss sich halt einfach von diesem, also die machen schöne Interventionen, das möchte man an dieser Stelle übrigens nochmal erwähnen. Also die merken schon, dass es hier und da Schwierigkeiten in der Ausstellung gibt oder Sonderthemen, das die dann noch so reingehen. So genau, das macht man jetzt, aber ich glaube, zu Weihnachten gab es mal irgendwie was mit historischen Weihnachtsbaumkugeln aus verschiedenen Zeiten. Das sind schon viele schöne Ideen dabei, aber ich glaube, man muss sich einfach bei einer modernen Dauerausstellung von dem Gedanken A, der Dauer und der Vollständigkeit verabschieden. Dann macht man es lieber in, man spricht ja immer von Modulen, die austauschbar, leichter zu bearbeiten, vielleicht auch schneller und günstiger zu bearbeiten sind. Ja. Das macht natürlich durchgehend Arbeit, das ist schon klar. Aber das ist auch durchgehend, also es muss auch durchgehend Arbeit machen, weil aber ich überlege gerade, wir schlawenzeln jetzt irgendwie immer so ein bisschen so im Generellen herum, lass uns doch vielleicht nochmal ins Konkrete gehen. Also so ein bisschen so Interventionen, haben wir da auch gefunden, die waren diesmal zum Thema Beethoven. Ne? Nee, weil es Beethoven-Jahr ist. Das ist auch wieder eine Geschichtserinnerung. Beethoven-Jahr ist. Beethoven, erinnert euch, der große Bernhardiner. Genau. Da, da, da, da. Ja. genau, und da hattest du, Martha, eigentlich auch wieder sehr. Ihr wart da ja so schnell weg. Eigentlich war das so die Ecke, die ich am tollsten fand. Wie so erzähl doch mal. Deutschen Dichter. Oh, habt ihr die Schillerbüste gesehen? Mit der Schillerlocke. Wenn ihr dem Schiller in die Augen guckt, oh, das ist so eine schöne Büste. Ey, Martha. Es ist wirklich die schönste Büste im ganzen DHM. Willst du mir das jetzt wirklich erzählen? Oder nee, wirklich. Diese Schillerbüste, da ist so cool. Da kannst du dir richtig diesen, nee, die habe ich keine nicht gesehen. Ahnung, diesen Dichter vorstellen. Okay, nee, ich habe diesen Schauder nicht gespürt, weil ich sie nicht gesehen habe. Deutscher George Clooney. Nee, bei der Beethoven-Intervention war ich ja leider nur sehr kurz, aber was ich da ganz schön fand, war, dass es wirklich sehr sinnlich erzählt wurde. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, die, war das die Totenmaske oder die Lebendmaske, auf jeden Fall so einen Gesichtsabdruck von Beethoven anzufassen. Man durfte es anfassen, aber ich habe mich nicht getraut. Aber was ich total toll fand, war, da haben die den Anfang von dem so und so vielen Satz von der 9. Sinfonie, also das Freude schöner Götterfunken, haben sie irgendwie 6-mal als Audiobeispiel konnte man sich anhören. Einmal ganz normal, einmal so, wenn man einen Tinnitus hat, einmal mit einer Hörschädigung ersten Grades oder so und dann zweiten Grades und dann mit allem zusammen. Ja. Und das war schon super beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dieses Genie da stand und seine eigene Musik nicht mehr ordentlich hören konnte. Genau, oder Matthias und ich, bevor dann bei dir da der Telefonanruf war und du für eine halbe Stunde irgendwo dich hin verdrückt hast, Matthias und ich standen da auch an so einer, einem Lautsprecher, eigentlich war es im Innern, der quasi die Vibrationen der ersten Takte der 9. Sinfonie einfach nur als Vibration übertragen kann. Ja. Da, da, da. Genau. Und also solche, solche Medien, die es da in dieser Intervention gab, ne, die halt irgendwie mit einem anderen Wahrnehmungsapparat irgendwie ansprach, die gab es halt irgendwie in dieser ganzen Dauerstrecke. Ja, aber das war, weil das ja neu dazu war. Das war ja nur von diesem Jahr. Die Dauerstrecke war ja 2006. Ja, warum gibt es das? Ja, also, genau, aber die da Frage war ja ist, warum, nichts. Ja. Also, ja. Tot, alles tot. Ja, also genau, also das wäre vielleicht was, was man sich wünschen könnte für die neue Dauerstellung, dass so, also dass das der richtige Weg ist, dass es sowas einfach mehr gibt und dann halt einfach die Konzentration auf weniger Themen und auf weniger Objekte und dafür aber eben mit mehr Sinn, wie er auch sagt, mit dem Zelt von dem Osmanischen Reich. Genau, lass uns sowas. Vielleicht so ein bisschen, so wie wir es jetzt, oder wie wir es vorhin im Museum schon nicht geschafft haben, uns alles in Ruhe anzuschauen, schaffen wir das jetzt wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Aber vielleicht so ein bisschen noch, um mal zu zeigen, was da noch so rumsteht. Weil zum Beispiel, was wir uns auch ein bisschen länger angeschaut haben, die berühmten Augsburger Monatsbilder, auf die ich nochmal eingehen möchte. Also, stimmt, gehen wir zurück, ja. Ja, das ist so ein bisschen. Wir springen jetzt in der Chronologie. Aber so sind die Museumsgelber. Genau. Das ist irgendwie so spätmittelalterliches Augsburg. Lass mich lügen. Ja, genau. Ja, Matthias kommt ja quasi daher. Genau, aus Augsburg. Und das sind eben vier Großformate, richtig, richtig große Bilder. Also stellt euch große Bilder vor und dann nochmal große Bilder. Dann habt ihr die Größe und von Augsburg. Das Ganze mal vier. So, und dann seht ihr auf diesen Bildern, ist das Treiben in der Stadt abgebildet. Und zwar nach Monaten, also stichwörtlich auch nach Jahreszeiten geordnet. Und die Monate stehen auch immer drauf. Und da kannst du einfach Stunden davor stehen und gucken, was da so. Wimmelbild. Genau, wie so ein Wimmelbild, genau. Und man lernt so viel, aber irgendwie so viel Info hat man jetzt auch nicht. Und man muss die auch erstmal finden. Die sind so ein bisschen leicht abseits auch. Aber für mich persönlich, jetzt nicht, weil ich auch in Augsburg Bezug habe, aber für mich ist das wirklich so ein Highlight-Objekt, wo ich denke, bau denen einen schönen großen Saal, bisschen dunkel, die Bilder schön ausgeleuchtet, in der Mitte eine ansprechende Sitzgelegenheit. Und dann sitzt du da und dann kommt ein bisschen mittelalterliche Musik, du hörst ein bisschen so Geräusche aus der Stadt. So stelle ich mir es vor, dass ich mich da wirklich hinsetzen mag und einfach gucken. Ja. Und ich sag dir, also ich behaupte, das funktioniert einfach bei jung und alt. Ja, voll. Ja, oder wir standen ja auch länger, das war für mich auch so, fand ich so beeindruckend, dieses Riesenobjekt, dieses, was du gerade schon meintest, Martha, dieses Feldzugszelt, also ein großes Zelt, was die osmanische Armee quasi dabei hatte, als sie wann war das, 1685 oder so, Wien belagert hat. Ne? Also eins der vielen. Eins der vielen Zelte, genau. Und das war da komplett aufgebaut, in einer riesengroßen Vitrine drin. Und das hatte so einen ähnlichen Effekt auf mich, wie ich das, also vielleicht liegt das tatsächlich mit dem Textil zusammen. Oder so. Wie so ein Zombie. Ah, etwas Gewebtes. Ah, interessant. Dem Jörg so einen kleinen Schulwebrahmen, oder? Ja, der kriegt von mir so eine, die kennt ihr diese Stoffproben-Dinger, die man so in so Läden oder so gucken kann, ein bisschen fühlen. So. Ich habe immer so ein kleines Stöffchen in der Tasche. Jedenfalls. Einfach nur zum Fühlen. So viel auf dem Girlie. Was? Egal. Ach so, der Stoff, ja. Die wollen mir immer Stoff andrehen, dann ist es gar kein Velour. das fand ich halt auch sehr interessant, weil ich wäre halt gerne reingegangen oder ich hätte es cool gefunden, wenn es der Besucherin, dem Besucher irgendwie ermöglicht worden wäre, irgendwie auch irgendwie in das Zelt zu gehen oder irgendwie zumindest halt so ein bisschen näher da irgendwie reingucken zu können, weil das halt so auch so bestickt war und so, und das fand ich irgendwie, das war auch so ein Monument, also war jetzt ein Zelt, ne, irgendwie keine Ahnung, 2 Meter hoch oder so, aber es hatte trotzdem so ein noch bisschen viel so eine höher. 3 Meter hoch. Mindestens. Aber noch 4 Meter hoch. Aber das höchste Zelt, das ich je gesehen habe. Aber es hatte halt trotzdem irgendwie so ein bisschen so einen monumentalen Eindruck auf mich. Keine Ahnung. Aber ja, ich finde dieses Zelt, das ist mega. Aber es ist halt auch so, man hat dieses Zelt und dann, ja, yeah, was sagt mir das jetzt? Außer der Türke mag ganz große Zelte. Ja. Super. Genau. Ja. Nein. Nein, eben. Aber ja, das ist genau das Ding. Man steht da vorne und denkt, das ist schön. Und dann war auch so ein komisch einlaminierter Plastikzettel, hängt dann vorne, wo man drauf sieht, ach verrückt, das Zelt hatte mal knallbunte Farben, die man jetzt nicht mehr sieht. Hm. Und man denkt sich so, okay, geil, macht halt irgendwie eine Animation draus, beleuchtet das mit Licht, dass ich dieses Gefühl wieder habe. Aber das steht halt auch so da. Du hast auch kein Verhältnis dafür, wer war da drin, wie sahen die Leute aus, warum haben die denn so riesen Zelte dabei, tut's da nicht was Kleineres? Also, so. Genau. Ja. Und ja, also wir müssen jetzt wirklich weiter voranmachen. Welche Parkgröße hat das eigentlich? Kann man das mit aufs Fahrrad nehmen? Genau. Muss man das eigentlich wieder zurückgeben? Ja, kann man das überhaupt behalten? Das war ja auch eine Riesendiskussion, glaube ich, mit dem Hut von Napoleon und so. Also das sind ja auch ja. Der wollte ihn zurück. Bei war das Wort Waterloo? Waterloo. Was? War das die Schlacht, wo sie den Hut herbekommen haben? Ja, und die Zähne. Quatsch, das war nicht seine Zähne, das war von irgendeinem anderen Soldaten. Nee, genau. Aber das sind ja alles diese Trophäen, was ich ja schon erwähnt habe. Aber sollen wir mal weitergehen hier so, Deutsches Kaiserreich. Auch beeindruckend, wie der Textil, von wem war das, der Kittel mit dem Blut drauf? Oh ja, der alte Wilhelm I. Wilhelm I. Wilhelm I, ja. Das ist auch eins meiner Lieblingsobjekte. In irgend so einer Vitrine, wenn man es nicht weiß, geht man dran vorbei. Man geht dran vorbei, ne? Steht die Uniform besprenkelt mit Blut. Von Wilhelm I. persönlich. Und man sieht auch noch so richtig den Schnitt, den der Arzt gemacht hat, der dann so zugenäht wurde, um die 30 Schrotkugeln aus dem Fleisch zu holen. Das hat mich so ein bisschen gewundert, Martha, ehrlich gesagt, weil du auf einmal meintest, boah, das ist so ein geiles Objekt. Das ist doch ein geiles Objekt. Ja, aber das hätte ich nie gedacht, dass du das gesagt hättest, weil ich hatte dich nie so splattermäßig eingeordnet. Ey, da passiert da mal was. Außerdem sieht man das direkt. Da fliegen doch mal die Schrotkugeln durch die Luft. Ja, das ist doch nur der Kaiser. Sobald der Adel gestürzt wird, ist genau. Dabei. Ja. Revolutionskleider ja, genau. Und der Kaiser kriegt. Ja, stimmt, passt alles zusammen. Nein, aber was ich daran so faszinierend finde, ist, dass das überhaupt noch aufbewahrt, also dass da so ein von Blut befleckter Dings, dass das wirklich das Blut von einem Kaiser ist. Ich finde, da hat der Benjamin mal recht mit der Aura vom Objekt. Aber da ist es auch wieder bezeichnend dafür, dass es so ein echt schönes Objekt, also das ist schön, aber es ist ein echt krasses Objekt, ist mit einer krassen Geschichte und man läuft dran vorbei. Das möchte ich auch jetzt schon mal mitgeben, den lieben Kolleginnen vom DHM. Ich sage Mut zum Highlight, sage ich mal. Ja. Da sind nämlich wirklich viele Highlights dabei, aber die brauchen die so ein den bisschen Raum, genau. Die brauchen auch noch, also es reicht, also A, also nicht brauchen Überhöhung. Nee. Also nicht so, dass man alles so auf ein Podest hebt und anstrahlt und das fände ich dann auch wieder zu much. Gerade bei so Sachen so. Nicht bei allem kann man auch mal machen. Also ich sag mal, ist jetzt nicht im DHM, aber wenn man so, es gibt ja so krasse Objekte hier im neuen Museum, diese Goldhüte oder sowas, Himmelsscheibe von Nebra, so ein Krempel. Ja. Das glitzert halt auch schön, ja. Und da kann man auch mal, finde ich, so ein das kann man auch mal so dunkel und beleuchten und so ein Krempel. Aber generell einfach mal sich zu trauen und sagen, irgendein Objekt ist besonders wichtig oder aussagekräftig oder sonst was und das rücken wir mal in die Mitte. Und da hatten wir ja auch schon vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Matthias, du hast das ja auch immer irgendwie angebracht. Das ist ja auch irgendwie für das ganze Museum irgendwie gut, ne? Weil es ja auch irgendwie so ein bisschen dann auch was für die Marke des Museums ist, ne? Wenn man jemanden fragt, ja, warum willst du denn ins DRM? Ja, ich will die Pestmaske sehen oder so. Oder ich will das und das sehen, ne? Wenn das irgendwie erreicht ist und dann die Leute irgendwie sagen, sowieso, ne, da eine Antwort drauf haben, dann ist das irgendwie auch einfach was Gutes. Man findet die Sachen halt noch nicht, wie es jetzt ist. Genau. Unbedingt. Ich meine, das platteste Beispiel ist, im Louvre hängt echt eine Menge geiles Zeug, aber wenn du fragst, dann sagen sie alle Mona Lisa. Ja. Das neue. Sind auch überall Schilder ausgestellt. Also. Ja, aus, Schilder, Schilder in Vitrinen. Nee, aber, oder halt die Nofretete im neuen Museum, ja? Ja. Ob man sich damit immer so einen Gefallen tut, ist, also rein halt inhaltlich gesprochen, ist die andere Frage, aber zumindest verbinden die Leute was damit. Ja. Ich glaube noch nicht mal, das ist so was wie diese, das sind wirklich so absolute Highlights. So auf diese Ebene würde ich jetzt zum Beispiel den Rock vom Friedrich, vom Wilhelm nicht sehen, aber ich glaube einfach, dass diese Fülle der, das wollen die auch ändern, also da bin ich auch überzeugt, dass die Fülle der Objekte die spannenden Objekte verdecken einfach. Ich will gar nicht sagen, dass das die wichtigsten oder die Highlights sind. Ich finde einfach die spannenden Objekte, die eine spannende Geschichte erzählen, die mir vielleicht auch, klar, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen bildzeitungslastig, wenn ich dann hier was von einem Attentat da auf den Kaiser erzähle, aber trotzdem ist das was, woran man sich dann erinnert, weißt du? Und an die ganzen Bickelhauben erinnere ich mich halt nicht. Ja. Weil sie mir keine spannende Geschichte erzählen können. Was ich ja auch interessant fand, war so Objekte, von denen man eigentlich gar nicht so erfahren hat, warum sie da sind. Es gab ja irgendwie bei vielen Vitrinen, da gab es, wenn man so unter die Vitrinen geguckt hat, quasi in die untere, in das untere Fach sozusagen, dann stand da manchmal einfach so. Oftmals hatte ich den Eindruck, kommentarlos, aber irgendwie dann 50 Meter weiter doch irgendwie auf einem Objektschild erklärt, irgendwie so Gegenstände rum, so Objekte. Und wir standen ja so oft vor und haben uns so gedacht, wieso steht jetzt hier dieses Modell von diesem Flug? Oder? Wahrscheinlich hätte das irgendjemand beim Putzen mal aus Versehen runtergerissen. Stimmt, das kann natürlich sein, dass es die Putzkräfte waren, die irgendwie mal richtig durchwischen wollten und es dort vergessen. Aber, das fand ich irgendwie, das fand ich so cool. Das wäre so eine geile, es wäre eigentlich mal so eine geile Möglichkeit, so eine alternative Spur zu legen an Objekten und dann sowas zu erzählen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte, es gibt ja ganz oft so die Kinderebene. Ja, genau. Das ist ja auch meistens. Das war auch mit solchen Büchern von Hitler. Genau, und das ist halt irgendwie die Weirdo-Ebene, wo halt einfach vollkommen absurde Objekte dann noch rumstehen. Auch mal ein Buch einfach so. Ja. Oder diese komische Krone, die ja eigentlich total abgefahren, außer so eine Krone aus Kristallen, ne? Schwarzkristall, ne, sonst was. Und es war in so einem, in so einer Glashaube, es sah so ein bisschen aus wie so ein, kennt ihr diese Kristallexperimente im Chemieunterricht? So Kristalle, die so wachsen, so ein bisschen so. Ja. Ein bisschen wie riesig großer Nippes auch. Nippes. Ja. So, wir waren noch gar nicht im Untergeschoss. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber so, aber da waren bei uns schon irgendwie die Lichter aus. Das ist hier, aber das ist hier das Original. Immer die Lichter aus. Ja, 1:1 DHM-Erlebnis. Man läuft oben drum und denkt sich, ich gucke mir das alles hier noch an. Und dann kommt man irgendwie an und denkt sich, Alter, ich bin platt. Und dann sagt einem einer, ja, herzlich willkommen im 20. Jahrhundert, viel Vergnügen. Und dann geht das da los und dann kommt, und dann, wenn du am schwächsten bist, dann kommen die Nazis. So ist es natürlich. So ist es immer, ne? So ist die Geschichte. Ja, das ist vielleicht das die körperliche Erfahrung, die man hat. Ja, gut, aber da gehen dann vielleicht die meisten auch schon wieder raus, weil sie schon zu fertig sind. Ja, oder gar nicht mitbekommen, dass oder sie auch nochmal abbiegen müssen. Naja, auf jeden Fall kommt dann kommt erstmal ganz, also oben fertig, Treppe runter. Weimar Republik. Genau, nochmal an einem Geschütz vorbei und dann kommt erstmal schön viel Flachware. Und zwar diese ganzen Weimarer Republik Poster zum Thema Inflation, Fotografien. Spannende Zeit gewesen. Eben halt auch das, was zumindest früher immer in meinem Geschichtsbuch war. Ich habe da halt einfach irgendwie alles, was in meinem Geschichtsbuch auch an Geschäftsbuch an Abbildung war, habe ich ja unten wiedergefunden. Ja, das war, wir haben das so alle ausgeschnitten. Wahrscheinlich. Die Texte auch ausgeschnitten. Genau. Aber ich finde das eine ganz komische Gewichtung, weil es gibt ja diesen kleinen Nebenraum, in dem man so abbiegt, das sind dann die wilden 20er. Ja, wo niemand reingeht. Genau. Kein Mensch weiß das. Und was steht da drin? Geile Designstühle, irgendwelche diese Flapper-Tanzkleider, alles mögliche, Bauhaus, sonst wo. Alles irgendwie total nett und spannend und gibt einem Einblick wirklich in das Leben der Zeit und dann gehst du wieder raus und dann hängt wieder Plakat. Ja, es ist halt mega, also ich finde das Untergeschoss noch mehr politiklastig als das Obergeschoss. Vielleicht, weil ich es beim Obergeschoss nicht so sehe, ne? Dieses höfische Leben ist natürlich auch mega viel Politik, aber da sehe ich es vielleicht nicht so. Da verkläre ich es vielleicht zu viel, aber halt unten ist es unerträglich, dass deutsche Geschichte, also gerade neue deutsche Geschichte, mir nur in Form von irgendwelchen Verträgen, Urkunden, Büchern, Wahlplakaten. Das ist meistens ja noch nicht mal irgendwie welche Werbeplakate oder was an Plakaten dargeboten wird. Das und wenn, das jetzt fällt mir nochmal wieder ein, müssen wir gerade nochmal wieder hochgehen, diese auf Pergament handgeschriebene Verfassung des Jahres 1849. Ne, wo irgendwie die verfassungsgebende Versammlung in Frankfurt, diese Verfassung, die war halt irgendwie so lieblos, irgendwie in so einem komischen Tisch, der war noch irgendwie so verstaubt und so. Und da also, hat jemand ein Brötchen drauf gegessen. Also, ja, genau. Irgendwie jemand mit Brötchen drauf. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das muss so irgendwie sein wie in den USA, ja, wo die Verfassung oder das Dokument halt persönlich bewacht wird. Ja, genau. Von Nicolas Page. wo jede Page von Nicholas persönlich bewacht wird. das muss ja noch nicht mal so sein, aber das fand ich halt irgendwie, ne, das war jetzt so Flachware, aber das fand ich halt irgendwie dann doch irgendwie eine Flachware, die finde ich schon irgendwie was ja, super Wichtiges hat. Und das war echt so, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Nee, Leute, wie könnt ihr die denn so behandeln? Aber das meine ich nicht mit, wir sehen nur Verträge. Ja, ja, Das meine ich ja eben. Du siehst das Wichtige nicht, weil so viel Unwichtiges oder Unspannendes, unwichtig ist es ja nicht, aber Unspannendes drumherum ist. Ja. Das meine ich nur. Ja. Ja. Und ich meine, gut, also, wie gesagt, ich bin da durchgegangen, ich hatte auch schon, ich wollte eigentlich nur noch raus. Nee, weil ja auch die Durchsage kam, wir mussten irgendwie raus. Aber wir sind ja dann noch kurz sozusagen an der Flachwaren 20er, 30er, 40er Jahre Sektion vorbeigeschlittert, auch mit ein paar Großobjekten und so weiter, ne, Flak etc. Und sind dann noch, haben dann noch kurz die Biege gemacht, sind noch so ein bisschen angedotzt an die bundesrepublikanischen 60er Jahre. Da standen wir noch kurz vor dem Kinderwagen, den Ulrike Meinhof, nee, nicht Ulrike Meinhof, die war damals schon im Gefängnis. Die andere RAF-Terroristin mit sich führte. Also die zweite Generation. Bei der Entführung von Schleyer. Hans-Martin Schleyer, genau. Und das war ja dann wieder so ein, ja, auratisches Objekt dann wieder auch, ne? Auch gut versteckt. Aber auch wieder, auch wieder irgendwie in so einer Nische irgendwie drin. Also es ist so, ganz seltsam. Es gibt natürlich auch, Sachen, die absichtlich versteckt sind. Ein paar, bisschen kleine Schrittchen zurück in dieser ganzen Hitler-Nazi-Ecke. Ja. Es gibt irgendwie Hitlers überdimensionalen Schreibtisch. Alles von Hitler ist überdimensional. Seine Ideen, sein Schreibtisch, sein Globus, sein irgendwie alles. Ja. Ich meine, dieser Schreibtisch ist, die Gerüchte sagen, er ist gut versteckt, damit die ganzen Hitler-Jünger nicht ihre Fotos mit dem Schreibtisch machen. Ja, gut, aber ich finde halt, ich finde es so krass, dass die Leute alles da immer fotografiert haben. Die haben sich auch, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, das Modell von Auschwitz. Von Auschwitz, das haben sie, glaube ich, irgendwie auch bearbeiten müssen. Also, auf jeden Fall haben sich die Leute auch davor Selfies fotografiert. Es ist so unangenehm. Ja. Aber auch da ist mir wieder aufgefallen, das ist so eine Ecke. Ich meine, es gibt dann irgendwie noch was zum Holocaust, irgendwo Filmplakate, jut süß. Dann gibt es irgendwie Plakate zu dieser ganzen Rassenkunde-Geschichte und so. Es gibt auch eine Ecke mit Nazi-Kinderspielzeug. Wir müssen Schluss machen. okay, die Botschaft ist angekommen. Nee, Nazi-Kinderspielzeug, okay, das ist das letzte Thema für heute. Genau, ich wollte nur sagen, irgendwie, da findet man auch alles Mögliche, aber ich habe nicht das Gefühl. Ach so, die Hitler-Action-Figur da, ne? Ja, genau, die irgendwie nur den rechten Arm heben kann. So, absurdes Zeug irgendwie, aber ich finde, auch das ist auch so ein Mini-Objekt, was einfach sehr viel über diese Zeit aussagt. Ja, klar. Aber ich habe zum Beispiel, gut, wir waren auch schon ziemlich fertig, aber ich habe nicht das Gefühl, ich lerne viel, wie es war in dieser Zeit in Deutschland, wie die Leute sich verhalten haben, warum das so war. Ja. Nee, wir haben uns jetzt auch nicht so viel Zeit genommen. Aber ja. Aber das zieht sich das ja stimmt natürlich schon. Durch das die stimmt. gesamte ja, ja. Ausstellung durch. Ja. Ich wollte noch mal eine einzige, die letzte Sache, ne? Ja, eine Sache sagen, die mir auch noch mal aufgefallen ist im Gespräch, was ich vorher mit einer Freundin irgendwie hatte. Hat mich so ein bisschen so den Blick dahin noch auch nochmal gelenkt, dieses Überangebot an Männern in der Ausstellung. Hm. Also auch gerade in der Geschichte. Ja. Aber ist ja auch in der Geschichte, so wie sie dort erzählt wird, vor allen Dingen, ne? Und ja, aber ist ja auch, also ist ja, ja, okay, erzähl mal. Ja, genau. Und, und, also, und damit wäre alles gesagt. Nee, das ist mir tatsächlich halt einfach auch in dem Obergeschoss dort aufgefallen. So diese, was ich vorhin, glaube ich, auch schon mal meinte, so diese wirklich so klassische irgendwie Sache von wegen Geschichte ist die Geschichte der großen Männer, ne? Irgendwie diese unglaublich vielen Schlachtenszenen oder diese Gemälden, wo du dann irgendwelche Generäle irgendwie hast, die irgendwie auf dem Schlachtfeld stehen und so aussehen, als würden sie sich gerade zum Tee treffen, alle so dumm, alles schön. Nee, oder auch, ne, also jetzt nicht nur in den Gemälden, sondern eben halt auch in einfach unglaublich vielen kleinen und großen Zusammenhängen sind einfach viele Männer da. Und da wollte ich halt nochmal kurz sagen, also der Museum lebt ja einfach jetzt nicht nur aus der Ausstellung, sondern es gibt irgendwie Begleitprogramme, Sonderausstellungen und so weiter und so fort. Und da wollte ich nochmal aufmerksam machen, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es sah mir sehr interessant aus, nämlich es gibt so ein Begleitbuch oder so ein Begleitmaterial, das heißt Her Story. Oder Herstory? Herstory. Herstory. Herstory. Ja. Herstory. Herstory. Herstory. Herstory. Herstory. Herstory. Herstory, ja, genau. Oder halt Herstory. Genau, und da geht's halt irgendwie, da gab's auch mal eine Sonderausstellung und da geht's, das Oberthema ist so Frauen- und Geschlechtergeschichte. Und dieses Begleitmaterial setzt sozusagen diese Dauerausstellung mal eben nimmt es unter diesem Aspekt in den Fokus und kitzelt da halt einfach mal irgendwie alternative Narrative irgendwie heraus. So, und das klingt, finde ich, total spannend und das ist definitiv auch was, wo sich, und ich glaube, das haben sie auch irgendwie in dem Beitext, den ich dazu gelesen habe, auch angekündigt, dass das eben halt auch in der neuen Ausstellung dann mehr Raum einnehmen muss. Ja, muss so, auch. Ne? Das ist ja eben auch das, was da mit mir nichts zu tun hat. Ja, genau. Wieso, ja, ich komme da hin und sehe nur Männer, die irgendwie Krieg machen. Toll. Ja. Was bringt mir das jetzt? Ja. Was lerne ich daraus? Deutsche Geschichte. Du musst männlicher werden und Krieg führen. Genau. Gib dir mal Mühe, Martin. Ach, ich will gar nicht ins Museum. Ja. Aber das Schöne ist ja auch, wenn sich irgendeiner noch mit den Inhalten vom DHM auseinandersetzen möchte, kann er das auch nachlesen in der Zeitschrift mit dem schönen Titel Historische Urteilskraft. An wen richtet sich diese Zeitschrift? An die Männer auf den Gemälden. Ja, genau. Also vom Titel her. Ich weiß nicht. Das sind halt so Historiker dann mit so karierten Polundern, die sich die gerne durchlesen. Das sind die, die sich die untere Ebene mit den merkwürdigen Objekten anschauen. Nur die. Ja. Ja, da sind wir schon zum Ende gekommen, ne? Also zeitlich. Wir müssen noch ein kleines Fazit hier dann nochmal geben, wie ihr denn das. Also, du hast es angesprochen, die anderen Sachen, die das DHM macht, das sei jetzt wirklich nur die Dauerausstellung. Ja. Weil die machen ja tausend andere Sachen. Ja. Die haben ja Begleitprogramme ohne Ende. Die haben ja, machen wirklich eine große und großartige Arbeit noch drumherum. Ja. Und Zeughaus Kino und Schieß mich tot. Wirklich, also wirklich viele Sachen. Und die Sonderausstellung. Schieß mich tot. Muss man aufpassen, die ja immer machen lassen. Also schwer bewaffnet. Ist alles tot da. Die sind ja auch großartig. Aber genau. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die neue Dauerstellung. Ich kann das sehr empfehlen, da hinzugehen in die neue Dauerausstellung, wenn die da kommt. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, sie haben einfach sehr, sehr viele tolle Sachen. Und mein Fazit ist, es ist ein tolles Museum, könnte spannender erzählt sein. Hm. Und ich mag ja eh nicht so Nationen und Grenzen und Krieg und so. Nee, du brauchst, du lebst lieber ohne Grenzen. Ich finde es schöner, irgendwie sowas mehr mit Kultur und mehr mit dem an, was man, wie hat der Mensch da gelebt und ja. Genau, nicht nur der Soldat und ja. Verstehst genau. Du dich eigentlich gut mit deinen Nachbarn? Wieso? Doch, nur so Thema Grenzen. Magst du nicht, dass wir hier in der Kommune sitzen? Auf der Stralauer Kommune. Ja. Also, ja, mein Fazit, ich schließe mich da an, die haben halt, also das DHM hat wirklich absurd coole Objekte, wenn man da ist. Und es gibt so viel zu gucken und zu sehen. Und ich war jetzt auch, keine Ahnung, das vierte oder fünfte Mal in der Dauerausstellung, glaube ich. Hm. Und habe doch immer bisher, wenn ich Rundgänge hatte, immer sehr schöne Rundgänge mit sehr informierten Leuten gehabt und hatte. Also ich merke schon, ich habe auch so meine Highlights. Also ich weiß dann jetzt mittlerweile auch schon, was ich mir angucke, wenn ich da hingehe. Und das sind meistens die gleichen Sachen. Hm. Und die Sachen, die ich mir beim letzten Mal nicht angeschaut habe, schaue ich mir dieses Mal auch nicht an, weil die haben mich letztes Mal schon nicht interessiert. So, und ich habe immer wieder Spaß daran und so und denke mir aber, mein Gott, Leute, da geht noch so viel mehr. Also ja. Stichwort, das ganze Stichwort Aufenthaltsqualität. So, einfach so. Ja. Zeit zu verbringen, ja. Sich zu setzen und so. Nee, jetzt durftest du eh nicht wegen Corona. Ja, aber ich mein, ja. Es richtet sich natürlich auch an ein gewisses Publikum. Es sind viele Touristen, Schulklassen, die müssen da einmal durch und alles sehen und so. Das ist halt kein, das ist jetzt auch mal, um mal regional zu denken, es ist kein Museum für die Berlinerinnen, die da halt schön mal samstags nachmittags hingehen und sich mal einfach nur, weil sie Spaß dran haben. Die gehen vielleicht eher in die Sonderausstellung. Aber gerade die Dauerausstellung, ich finde, da kann man auch da echt noch viel machen, was Inszenierung und Aufenthalt angeht. Ja, und sei es einfach nur, dass man irgendwie da in dem, wie heißt der jetzt, im Zeughaushof, dass man da einfach mal irgendwie ein geiles Restaurant oder so reinbringt. Aber die gibt's haben ja einen Café, also nicht im Zeughaushof, aber ja, dran. Ja, eben. Da kann man schon. Der Hof ist aber, wenn da keine Veranstaltung ist, echt verschenkt, muss man sagen. Ja, das ist, ja, ne, finde ich auch. Ja, genau, also ihr habt es eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube auch, die haben unglaublich viel geilen Stuff. Und ich glaube halt so als Empfehlung mal irgendwie für die neue Ausstellung, was ich vorhin auch schon mal meinte, echt so Mut zur Lücke haben und einfach irgendwie sich mehr auf bestimmte Dinge konzentrieren, die Leute irgendwie mehr aus ihrem eigenen Alltag irgendwie abholen, glaube ich, ist ganz gut. Also Anknüpfungspunkte schaffen und auch einfach mal mit mehr Medien oder mit mehr Sinn, dass man mit mehr Sinn dabei ja, sein kann, Medien. Als einfach nur mit mehr, also mit ja. Texte lesen. Ja, ja, genau. So. Und was ich glaube ich auch ganz cool finde, dass, also so vom Gestalterischen her, ich fand das irgendwie, das ist halt alles super verschachtelt, ne, hatten wir uns mal kurz drüber unterhalten, Matthias, man kann an keiner Stelle mal irgendwie so die Ausstellung mal so ein bisschen so überblicken, dass man so einen gewissen Eindruck gewinnt, wo man jetzt gerade ist, gut. Zeitlich kann man das irgendwie, aber also jetzt räumlich halt irgendwie nicht. Und ich glaube, es täte der Ausstellung, glaube ich, so vom Gestalterischen auch irgendwie ganz gut, wenn sie einfach auch mal so diese Räume, diese hohen Räume auch mal ein bisschen mehr mit hereinnimmt und die irgendwie einbaut und es nicht nur sozusagen so belässt, dass es so diese hohen Räume gibt, die gar nicht mehr wirken und dann halt diese Alkoven, von denen du jetzt gesprochen hattest. Das fände ich, würde ich mir so gestalterisch so ein bisschen. So ein räumliches Erlebnis, das finde ich ist für Museen ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ja eigentlich das Wort zum Sonntag. Ja. Ja. Uns könnt ihr aber auch erleben. Genau. Wir haben eine Sache verrafft. Ne? Wir hatten ja eigentlich gesagt, Anfang Juni wollten wir ja eigentlich einen Grillen machen. Ja, das müssen wir jetzt in August legen. Ja, tut uns leid, Leute. Das müssen wir tatsächlich verschieben. Das müssen wir wahrscheinlich auf Ende August legen, weil dann bin ich erst wieder da oder ihr macht das ohne mich. Ja, müssen wir verschieben tatsächlich. Aber wir müssen es machen. Ja, dann müssen wir das einfach so machen. Aber ihr könnt uns ja auch noch auf ganz andere, ganz individuelle, auf ganz feine Art und Weise erleben. Und zwar sind wir dieses Jahr im September, also Mitte September, in Wolfenbüttel an der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Und da geben wir einen, ich würde sagen, wir bilden euch auch so ein bisschen, aber wir bieten euch vor allem den wirklich wahren Workshop zum Thema Podcasting für Museen. Da erfahrt ihr dann, wie ihr selbst einen Podcast machen könnt, ob sich das überhaupt lohnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aber lohnt selbst zu machen oder ob ihr doch vielleicht irgendwie ja, bezahlt dafür. Ihr könnt euch danach, danach seid ihr auf jeden Fall total im Bilde, was Podcasting und Museen angeht. Und fix und fertig. Genau. Nee, wir müssen den ja erst noch, wir haben den jetzt nur halb geplant bisher, ne? Nee, der ist schon, ich habe schon anderthalb Mal. Ach, du hast ihn schon fertig? Ja, das ist ja, gut. Für euch mit. Dann können wir uns ja zurücklehnen, Martha. Ne? Genau, und das wird ganz, ganz fein. Da findet ihr auch alle Infos natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und eben auch auf der Website von der Bundesakademie. Genau. Von der Bundeskanzlerin. Nee, von der nicht. Die podcastet ja auch. Insofern alles gut. Warte mal, ist das dann eigentlich schon, ach nee, dann steht die Bundestagswahl noch bevor, ne? Wenn wir das machen. Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Ja, okay, alles klar. Gut. Ja, prima. Ja. Hatten wir wieder, haben wir die 26. Folge absolviert, ne? War schön. Ich will das wieder, jetzt wieder und wieder und wieder und wieder haben, ich dass auch. Wir wieder in Ausstellung gehen. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen im Urlaub und dann kommen wir wieder und gehen in Ausstellung. Stimmt, das genau. Das könnte man auch vielleicht nochmal sagen. Also müssen wir mal schauen, ob wir jetzt irgendwie im August noch eine Folge hinbekommen. Ich denke mal, die hier werden wir irgendwie eher im Juli. Obwohl. Na, wer weiß. Auf jeden Fall wird bestimmt eine kleine Lücke entstehen im Sommer. Ja, das ist ja, es ist ja Urlaubszeit, es ist Ferienzeit. Eben. Genau. Wir erholen uns alle von der Europameisterschaft, Museums-Europameisterschaft, ja, die ja stattfindet, wo wir alle spielen müssen. Genau, in diesem Sinne, geht raus, klickt euch Termine, geht in Museen in eurer Nähe, hört Museum Bug, ihr habt noch 25 Folgen, die ihr nochmal anhören könnt. Es ist ein Fest und es nimmt kein Ende. Mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich heiße Jörg. Genau, und alle Infos auf museumbug.net. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, Leute. Thank you.